Geschrei, dem ich mehr Dampf verleihe und wirkte dann bereit, reißt es den Verstand in zwei. Wer verdammt den Streit, wenn er sich als Sieger sieht? Er fasst der Brand, die zeigt, was dem Verlierer blüht. Denn wie hier verglüht, ein Häufchen Asche bleibt. Ein Ezier trügt, enttäuscht, verbrachte Zeit. Er schmachtet seit Beginn seiner Kriegerkarriere. Wie beachtet dem Feitschern deine Siegerbarriere? Er erinnert an die Ehre, bittet ihre Fährte. Wie er es bemerkte, war sie es, die ihn verzehrte. All diese Werte, denen er den Rücken kehrte. Ein schweres Schicksal da, als ihm sein Glück verwehrte. Fast erdrückt entleerte er den Müll unserer Seelen. Der erwünschte Segen war nicht im Gebrüll zu verstehen. Als gehorchte er weiter, streite gebückt Befehl. Doch bereit, er seine Waffe immer gezückt zu quälen. Wie gewillt, selbst zu wählen, stillt er das Verlangen. Nach Wut, nach mehr Blut, in meinem Hass gefangen. Ich verlass den Verdammten, um erneut zu brüllen. Das soll alle blind mit Angst und Scheu erfüllen. Aus der Wohnung raus, rein in die Menge. Mach Platz, es steht keine Belohnung aus für Zwänge. Enge Gedankengänge werden frei wie nach der Wende. Ich wende mich an dich und seh, wie ich dich blende. Hey, warte mal kurz, wann kommt die nächste Straßenbahn? Tja, Systemabsturz, ich muss jetzt einfach wegfahren. In 5 Minuten antwortet mein Gegenüber. 5 Minuten meines Lebens sind hinüber. Denn er fängt an zu labern und mich voll zu stopfen mit dem Zeug, das er mal gehört hat über Psychologe Freud. Ich tapp mir das nur ab, schon bei der ganzen anderen Meut. Und die Leute von heute seien ja überall verstreut. Er sei ja Hochschulabsolvent und wenn's irgendwo mal brennt, dann wüsste er genau, wo ein jeder hinrennt. Denn jeder würde es nachmachen, jeder würde fliehen und ich dabei, die sozial-kognitive Theorie. Ich steh da, mein Gehirn sagt mir locker bleiben. Ich weiß es ja, dass die meisten immer übertreiben und nur rumgeschrei wird übrig bleiben. Und ich sag ganz schlicht, dein Gelaber interessiert mich nicht. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Du musst es glauben, es ist noch nicht zu spät. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Du musst es glauben, es ist noch nicht zu spät. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Ich seh fiese Mitläufer, depressive Bitsäufer, rote Köpfe, rote Augen, nannte restlichen Shitkäufer. Gefangene Gedanken, die in Alltagsdrogen flüchten. Ich verlange den Zahltag, um den Kopf zu belüften. Dein Kopf wird frei und deine Hoffnung bleibt. Es ist mir auch nicht einerlei, zu viel Einheitsbrei. Doch spar ich meine Kraft, meine pure Energie und nutze meine Macht, vertreibe sture Lethargie. Als Hure die Hierarchie, bücken sich viele Striche. Glücklich wirkt man nie, betrachtet man ihre Gesichter. Verwirrte Dichter, populäre Trittbrettfahrer, representen die Popsphäre und ihr Shitgelaber. Ja, ja, jeder macht es nur für sich, ganz klar. Der ganze Scheiß ist unwirklich. Sag ja, lass es raus, raste aus, so das setz dich nieder. Drück auf Play und hör das Lied immer wieder. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Du musst es glauben, es ist noch nicht zu spät. Schließen Sie für einen Moment die Augen.